Schiff an Bord, heut segeln wir fort. Los, ich heul, ich heul. Und füllen das Glas mit köstlichem Nass. Seht man Lust und Freude. Ein frohes Lied wir singen, ein Mädel schenkt ein, des Lebens lieb und fein, einmal Land an den. Herrscher auf dem Meer.